Today we're going to talk about judging again. So wir werden nochmals über das Richten und Urteilen sprechen. I've been writing in my journal pretty much every day or every other day. Also in meinem Tagebuch schreibe ich fast jeden Tag folgenden Satz nieder. That Thomas just corrected. I had my own version of it, but it was okay. Now I have the correct version. Ich bin mehr sündhafter und böser, als ich je gewagt hätte zu glauben. Aber ich bin mehr geliebt und mehr angenommen, als ich je gewagt hätte, mir zu vorstellen. Vorzustellen. Yeah, I'll get that. By next week I'll have it. And part of this, I am more sinful and evil than I would ever dare imagine. Also ein Teil dieser Tatsache, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie böse ich bin. I think much of that, much a big part of that, ich glaube ein großer Teil davon, if not the biggest part of that, wenn nicht der größte Teil, is that we so easily judge. Ist es, dass wir eben so leichtfertig richten. And we will experience such a loss of reward. Und wir werden solch einen Verlust an Belohnungen erleben. When we stand before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen werden. 1 Corinthians chapter 3. 1. Korinther 3. Some people will suffer the loss of all of their eternal reward. Bei manchen Menschen wird es so sein, dass sie ihren ganzen ewigen Lohn verlieren werden. And the Bible says they will be there as through fire. Das heißt, wie durch das Feuer wird das geprüft. I mean, it means like there was a fire in the building. So wie wenn es ihm brennen würde in einem Gebäude. And they just crashed through the window and got out just to save their life in the last moment. Die springen da hinaus durchs Fenster, um einfach ihr Leben noch zu retten im letzten Moment. And that's how some people end up in heaven. Und so wird es auch bei manchen sein, die in den Himmel hineinkommen. They just made it. Like, whoa. Ja, sie haben es einfach gerade noch geschafft. They're just thankful they're there. Sind dankbar, dass sie dort sind. And those people will be the greatest worshippers in heaven. Und diese Menschen werden aber die größten Anbeter sein. And we will look at them and we will say, wow, like you're totally transformed. I never seen you worship on earth like this. Und wir werden sie anschauen und werden uns denken, na, ich habe dich noch niemals so anbeten gesehen auf Erden. I'm on the worship team in heaven because I'm the least person who deserves to be here and I'm just thankful I'm here. Ich gehöre zu diesem Anbetungsteam im Himmel dazu, weil ich bin eigentlich derjenige, der am wenigsten hier verdient zu sein. And forever I'm just going to sing, I'm just thankful I'm here. Alle Ewigkeit werde ich das singen. Ich bin dankbar, dass ich da bin. I'm just thankful I'm here. I have no reward, but I'm here. Ich habe keine Belohnungen, aber ich bin da. I was arrogant on the earth, but I'm here. Ich war arrogant auf I was stupid on the earth, but I'm here. Ich war dumm auf der Erde. It's all about His mercy. It's all about His grace. Geht nur um seine Barmherzigkeit. Because seine I was Gnade. Such an idiot on the earth. Ah, ich war solch ein Narr auf der Erde. It's going to be something like that. Für manche wird es so sein. And so much of the evil part of us is that we judge. Und eben der böse Teil ist, dass wir eben richten. And today I'll turn later to James chapter 2. Nun später kommen wir dann zu Jakobus 2. Where it talks about this. Wo darin ist eben Folgendes geredet. If we are indifferent to a poor man, wenn wir gleichgültig sind einem armen Menschen gegenüber, we have judged him. Dann haben wir ihn schon gerichtet. And if a rich person comes in the church, und wenn ein Reicher in die Gemeinde kommt, and a poor person comes in the church, und auch ein Armer, and you serve the rich person first at the buffet, und du bedienst dem Reichen zuerst or you give the rich person a better seat, oder du gibst dem Reichen einen besseren or you serve Platz, the rich person first at the connect point, oder beim connect point dienst du dem or Reichen zuerst, anywhere or I talk to the rich person first, oder irgendwo, oder ich spreche zuerst mit dem reichen Menschen, even though the poor man is closer to me, obwohl der Arme vielleicht mir näher steht, then I've judged. Dann habe ich ihn schon I've beurteilt really, und gerichtet. Really judged. Dann habe ich wirklich gerichtet. And it's serious stuff. Und das ist eine ernste Sache. James says it's as bad as adultery, it's as bad as murder. Jakobus sagt, das ist so schlimm wie auch Ehebruch oder Mord. I'll be going to Romania in the next few months sometime in the spring to the poorest part of Romania. In den nächsten Monaten im Frühling werde ich nach Rumänien fahren und zwar in die ärmsten Gebiete Rumäniens. A guy from the evening service, maybe he's here today, Lorenzo, the shorter Lorenzo, there's two. He has a burden for the poorest part of Romania. Ja, der Lorenzo, der im Abendgottesdienst immer da ist, hat wirklich das am Herzen, dort in Rumänien zu arbeiten. There are people who went through in Romania. It's minus 25. Also it was when it was minus 11 here. It was minus 25 there. Also wie wir hier minus 11 Grad hatten, hatten sie in Rumänien minus 25. And there were people who had no shoes. Und da gab es Leute, die hatten nicht mal Schuhe an den Füßen. And so he has a burden for this. Also er hat das wirklich als Last bekommen. I want to go with him, I want to take video, I want to photograph, I want to get a burden myself for it. Ich möchte dorthin fahren, möchte Fotos machen, möchte Videos drehen und möchte das wirklich auch selbst aufs Because Herz gelegt bekommen. This is so on the heart of God. Und es ist auch so am Herzen and Gottes. My prayer is, God, please, whatever is on your heart, help me to get it on my heart. Und mein Gebet lautet ja, Gott, was immer du am Herzen hast, bitte lege es auch mir aufs Herz. And the biggest blockage to having God's heart downloaded to our heart. Und das größte Hindernis, das wir dabei vorfinden, um eben diese Anliegen Gottes auf unser Herz zu bekommen, is that our heart is filled with judging. Ist es, dass unser Herz durch das Richten gefüllt und ausgefüllt ist. Und uns wird es gar nicht klar. It's just so natural to us, we don't see it. Das geschieht auf so natürliche Weise, wir sehen das gar nicht. But it says in John 3:16 that God so loved the world that he sent his only begotten son. Aber in Johannes 3:16 heißt es, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. That whosoever would believe in him would not perish but have eternal life. So dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. And then it goes on to say, und dann heißt es weiter, that the light came into the world not to judge the world. Das Licht ist in die Welt gekommen, nicht um die Welt zu richten. Not to judge the world. Nicht um die Welt zu richten. But to save the world. Isn't that sondern awesome? Um die Welt zu erretten. So Jesus came, Jesus himself did not come to judge people. Also Jesus selbst kam nicht um Menschen zu richten. But that's like the forte of the church. Aber das ist oft also das ist oft die Stärke der Gemeinde. That we judge. Dass wir richten. It's crazy, isn't it? We should be the people who embrace. Wir sollten auch die Leute sein, die die anderen hereinnehmen. And yet it's like if you ask a non-Christian. Und wenn du jetzt einen Nicht-Christen fragst. What is the first thought that comes to you when you think of church? Welchen Gedanken hast du als ersten, wenn du an Gemeinde denkst? And I wonder how many would say being judged. Und ich frage mich, wie viele dann antworten würden, naja, gerichtet zu werden. So if we're going to have God's heart, we have to really work on the judging. Also wenn wir das Herz Gottes erfahren sollen, dann müssen wir wirklich an dieser Sache arbeiten, das Richten. Trying to catch myself as much as I can, and I've been listening to people talk and talk to me about this. Und ich habe auch versucht, mich dabei wirklich zu ertappen und auch zu schauen, wann ich richte. Und habe auch mit anderen Menschen darüber gesprochen. I gave the first three ways to see if you're judging. Ich habe euch drei Dinge genannt, die ihr anwenden könnt, um zu sehen, ob ihr richtet. I'll just add two more. Und heute werde ich noch zwei Dinge dazufügen. So the first is there somebody? Also die erste Sache ist die: Gibt es da jemanden? That when something bad happens to them, you're happy. Dass wenn dem etwas Schlechtes geschieht, dass du dich darüber freust. Oh, they had a car accident with their new car. Was? Die haben einen Unfall gehabt mit dem neuen Auto. And they didn't have full casco. Und keine Vollkasko. Oh, I'm so sad. Oh, das ist ja wirklich schade. I'll pray for them. Ja, ich werde für sie beten. You mean that brand new Mercedes? Nein, diese ganz neue Mercedes. I feel bad. Na, schlimm. Actually, inside you're rejoicing because you were so jealous of that car. Aber im Innen drinnen da erfreust du dich an der Sache, weil eigentlich du eifersüchtig warst auf dieses Auto. That they got from their great aunt as a gift. Dass sie ja von der Großtante erhalten haben als Geschenk. Second. Zweiter Punkt. Is there anyone that when something good happens to them? Gibt's da jemanden, dass wenn dem etwas Gutes geschieht? It bothers you. Dass dich das dann stört. Like somebody is getting married and it bothers you. Zum Beispiel, wenn jemand heiratet und das stört dich. This happens like all the time. It's so sad, even in our church. Es geschieht ununterbrochen. Es ist eigentlich so traurig, sogar in unserer Gemeinde. Somebody gets engaged. Da verlobt sich jemand. And then someone's got to go up and say something mean. Und dann muss da jemand auftreten und muss sagen, muss irgendwas Schlimmes sagen. So you're engaged. Was? Du hast geheiratet oder du hast dich verlobt? I mean, I talk to people and they say, what is the problem? I got engaged. What's the problem? Ich meine, ich habe zu Leuten gesprochen diesbezüglich und habe gesagt, wo ist das Problem? It's jealousy. Das ist Eifersucht. It's jealousy. Ja, es ist Eifersucht. Number three. Dann Punkt drei. Is there someone in your life that you refuse to pray for? Gibt's da jemanden in deinem Leben, wo du dich weigerst, für diesen Menschen zu beten? An uncle who molested you. Ein Onkel, der dich vielleicht missbraucht hat. A brother who hated you. Oder ein Bruder, der dich hasst. A father who was an alcoholic. Ein Vater, vielleicht ein Alkoholiker. Who ruined your family's finances. Der die Finanzen deiner Familie zerstört hat. And just before I forget. Und bevor ich es noch vergesse. Last week the person who forgave. Letzte Woche hat ein Mensch jemand vergeben. And repented of judging someone. Und hat auch wirkliche Reue und Buße getan in Bezug auf das Urteilen. A gift from someone totally unexpected. Hat ein ganz unglaubliches Geschenk erhalten von jemandem, von dem er es nicht erwartet hat. Paid off all their bills. Hat alle Rechnungen zahlen können. Also put 10,000 Euro in the Liberia Fund. Und hat auch noch 1,000 Euro in den Liberia Fund. 10,000 Euro in den Liberia Fundus zahlen können. If you forgive someone this week and God blesses you. Also wenn du jetzt diese Woche jemanden vergibst und Gott segnet dich dann. Don't forget Liberia, don't forget the church. Also vergiss dann Liberia nicht, vergiss nicht die Gemeinde. So is there someone that you refuse to pray for? Also gibt's da jemanden, wo du dich weigerst, für ihn zu beten? I've had that. I didn't want to think of the person because when I thought of the person, I just got so angry. Ich habe sowas erlebt, weil ich wollte nicht einmal denken an diesen Menschen. Weil jedes Mal habe ich mich total geärgert, wenn ich über ihn gedacht habe. I had to force myself to pray for them. Ich musste mich dann dazu zwingen, für diesen Menschen zu beten. And then it got easier and easier and easier. So finally, immer leichter und leichter geworden. Something good happened to the person, and I was happy. Und schlussendlich ist diesem Menschen etwas Gutes widerfahren, und ich war froh darüber. I'm free. I'm free. Ja, ich bin frei. From judging. Ich bin frei von diesem Urteil. And number four, I'll add today. Und jetzt der vierte Punkt. Is there someone from whom you can't receive? Gibt's da jemand, von dem du even that which is good nicht einmal das Gute annehmen kannst? And oftentimes it happens with speakers. Und sehr oft geschieht das bei Sprechenden, also bei Predigern. You listen to someone on the TV, they're awesome. Du hörst dir jemand an im Fernsehen, ja, der ist ganz großartig. Then someone says, "Oh, you listen to that person?" Und dann sagt jemand zu dir was, den hörst du dir an? Do you know how much money they make? Weißt du, wie viel die verdienen? Really? Wirklich? Really? The next time they come on the TV, you can't hear a thing. Das nächste Mal, wenn du das wieder aufdrehst, ja, da verstehst nichts mehr, du hörst you've judged nichts mehr. Them. You've judged them. Weil du hast dich gerichtet. You've made a judgment. Du hast ein Urteil gesprochen. You have no idea, you've made a judgment and you're blocked. Du hast keine Vorstellung, aber du hast ein Urteil gesprochen und nun hast du eine Blockade. It's happened to me so often. So oft ist mir das geschehen. Someone who's been in the church, jemand war in der Gemeinde. Then they say to me, I'm leaving because I get nothing out of the message. Und jemand hat zu mir gesagt, nun, ich verlasse euch, weil ich kriege nichts mehr von den Botschaften. Yet nothing? Was? Nothing. Nichts? There's no content. Nein, da ist kein Inhalt drinnen. Really? I went through like the whole chapter of 2 Corinthians 4, there was nothing there. Was? Nothing? Ich bin das ganze Kapitel 2. Korinther 4 durchgegangen und du hast nichts daraus bekommen. I'm preaching for 30 years. Ich predige nun seit 30 Jahren. My wife has never said to me once. Aber meine Frau hat noch kein einziges Mal zu mir gesagt. There's nothing that I got from that message. Da habe ich überhaupt nichts bekommen von dieser On the contrary, she says to me. Im Gegenteil, sie sagt zu mir. Where did you get that from? Wo hast denn das her? I don't know. It just popped out of heaven. I don't know. Ich weiß nicht. Das ist direkt vom Himmel. I don't know. Ich weiß es nicht. Came into my mind. Ist mir einfach so in den Sinn gekommen. When you judge somebody. Also wenn du jemanden richtest. But watch this. When you can't receive from somebody. Wenn du von jemandem nichts annehmen kannst. When you can't be among the Pentecostals and find something good there. Wenn du unter den Pfingstlern zum Beispiel bist und dort nichts Gutes heraushörst. You've judged them. Dann if hast du sie gerichtet. Can't be with the Baptists and find something good to take away. Wenn du nicht also bei den Baptisten bist und dort nichts Gutes mitnehmen kannst. Or the Charismatics or whoever. Oder bei den Charismatikern oder wo auch something immer. Good there. Irgendwas Gutes dort zu finden. You've judged them. Dann hast du sie schon gerichtet. Okay. And the last is for today. Und das letzte, der letzte Punkt für when heute. When we become indifferent, wenn wir gleichgültig werden, to the needs around us, und zwar in Bezug auf die Nöte, die uns herum then sind, we have judged people. Dann haben wir Leute gerichtet. Let's turn to James chapter 2 on the beamer. Nun gehen wir zu Jakobus 2. Now there's a guy outside the church last week. He was begging. Nun, da gab's da draußen einen Mann, der hat gebettelt. And he must have made somewhere between 100 and 200 euro in about 20 minutes. Der hat vielleicht 100 bis 200 Euro in 20 Minuten because somebody verdient. Told me I gave him 50. Weil jemand hat mir gesagt, ich habe ihm 50 Euro and gegeben. And someone else told me in just one minute I saw a 20, a 20 and a 10 go in his hand. Und ich habe dann gesehen, wie innerhalb einer Minute nur der 20er, 2 20 und ein 10er den Besitzer gewechselt and haben. And I was the last one to leave the church. Und ich war dann der Letzte, der hinaus ist and aus der Gemeinde. This guy who could hardly walk, und dieser Mann, der da kaum gehen kann, I watched him skip down the road. Hab gesehen, wie der dann plötzlich da weggelaufen like ist. He was 18 years old, so als ob er 18 wäre. When everybody was gone. Wie jeder weg war. Let's examine all things and hold fast to what's good. Also überprüfen wir alles und behalten wir das Gute. We really need to help the poor. Wir müssen wirklich den Armen helfen. But let's examine what the difference between giving to the poor and enabling someone to take advantage. Aber wir wollen den Unterschied sehr wohl erkennen, was es heißt, jemanden Armen zu helfen und jemanden to take advantage of us. Also jemanden es zu ermöglichen, dass er einen Vorteil zieht aus dem. About 20 years ago, I was preaching on the street. Vor 20 Jahren circa habe ich auf der Straße gepredigt. And I met a young boy. Ich habe dort einen Jungen getroffen. He was living on the street. Der lebte auf der Straße. So I took him in. Also habe ich ihn zu mir aufgenommen. And we gave him a room at our house. Wir haben ihm ein Zimmer gegeben. I gave him my clothes. Ich habe ihm Gewand von Three mir gegeben. Meals a day. Dreimal Essen am Tag. I even gave him pocket money. Ich habe ihm sogar Taschengeld gegeben. I was teaching him how to drive. Ich habe ihm dann gezeigt, wie man Auto fährt. I even made an appointment at the dentist for his rotted teeth. Habe dann auch einen Treffpunkt beim Zahnarzt für ihn ausgemacht. He came to the church. He actually loved to worship. Er ist auch in die Gemeinde gekommen und er hat das sehr gemocht, well, anzubeten. Let's say this, he knew some worship songs. Oder sagen wir mal so, er hat ein paar dieser Anbetungslieder gekannt. He lived with us. 6 Wochen lang hat er bei uns gelebt. In those 6 weeks, he explained to me how he deceives people. Und in diesen 6 Wochen hat er mir erklärt, wie er die Menschen täuscht. He says, you know, people on the Kärntnerstraße are so stupid. They are so stupid. Er hat gesagt, die Leute auf der Kärntnerstraße, die sind ja so dumm. I walk out there, I make a sad face, I smell. Also ich setz mich dorthin und ich mache einfach ein trauriges Gesicht. He said, I make over 500 shillings in an hour. Also ich verdiene über 500 Schilling in der Stunde. Just like that. Einfach nur so. He said, because people are so stupid. Weil die Leute einfach so and dumm sind. He kept emphasizing they're so stupid. Und er hat das immer wieder betont, wie dumm die and Menschen he, sind. He was so arrogant. Er war unglaublich arrogant. And we asked him, you can stay here as long as you don't drink and come home drunk or smelling with alcohol. Und wir haben dann zu ihm gesagt, du kannst so lange hier bleiben, solange du nicht nach Hause kommst und betrunken bist und dann nach Alkohol riechst. We had guests for dinner. Und dann hatten wir Leute am Abend eingeladen. And he blew through the door. Und er kommt da so rein durch die Tür. When I said, go into your room, please. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte geh in dein Zimmer. Next day we talked to him. Am darauffolgenden Tag haben wir mit ihm gesprochen. You know what? We made an agreement, you can't do that. Und wir haben zu ihm gesagt, weißt du was, das kannst du nicht machen. With a sober mind, he said, bei klarem Verstand I will do hat er gesagt, ich mache, was ich will. And if you try, if you tell me otherwise, you are arrogant. Und wenn du mir sagst, ich soll was anderes tun, dann bist du arrogant. He said to my wife. Das hat er zu meiner I Frau heard gesagt. Him from the other room. Ich habe es vom anderen Zimmer gehört. I walked in, I said, pack your bags right now and get out of here, right now. Ich habe zu ihm gesagt, right pack deine Sachen und verschwinde von hier. Right now. Jetzt. I said, you have 5 minutes. Jetzt, 5 Minuten. And he was even more arrogant. Und er war noch arroganter. He's taken his time. Hat sich Zeit gelassen. I said, you got 3 minutes. Ich habe gesagt, 3 Minuten hast and du noch. And I said, do me a favor. Und dann habe ich gesagt, mach mir take einen Gefallen. Take up the 3 minutes. Also nimm because die in 3 minutes, nützt diese 3 Minuten. I'm going to pick you up. Weil in 3 Minuten. And I'm going to have the pleasure of throwing you out my door. In 3 Minuten werde ich nämlich dann das Vergnügen haben, dich da hinauszuschmeißen. I said, you are so arrogant. Du bist so arrogant und so undankbar. So let's examine everything. Also lasst uns alles wirklich überprüfen. We want to help the poor. Wir wollen den armen Menschen helfen. Let's figure out if someone let's figure out how we can most strategically help poor people. Aber wir wollen wirklich herausbekommen, wie wir das strategisch am besten bewerkstelligen können. We have a social fund in the church. Wir haben auch einen Sozialfonds in der Gemeinde. We have poor people in our church. Wir haben ja auch arme Menschen hier in der Gemeinde. We want to work with Romania. Liberia. Wir wollen da in Rumänien arbeiten. If someone has a burden for this, please go to the info center and say, I have a burden for this. I want to help with this. Organize also wenn das jemandem wirklich aufs Herz gelegt wird, dann bitte geht's zum Informationszentrum und sagt, ich habe das am Herzen. Just look at James 2 and we'll close. Schauen wir uns den Jakobus 2 an. Just a couple verses. I want you to see this with your eyes. Ich möchte, dass ihr euch das mit euren eigenen Augen ansieht. Verse 4. Have you made distinctions among yourselves? Da heißt es im Vers 4, habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht? Between the poor and the rich, also zwischen den Armen und den Reichen. And become judges with evil motives. und seid Richter mit bösen Gedanken geworden. And when we're judges, we block everything God wants to do in our life. Und wenn wir richten, blockieren wir alles, was Gott in unserem Leben tun möchte. Because God, Jesus was not a judge. Weil Jesus war kein Richter. He loved the world. Er hat die Welt geliebt. He was not ignorant. Er war nicht unwissend. He examined. Er hat überprüft. Next verse. Verse 9. If you show partiality, you are committing sin. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde. And it's the sin of judging. Und zwar die Sünde des Richtens. And are convicted by the law as a transgressor. Indem ihr von dem Gesetz als Übertreter überführt werdet. The next verses say it's as bad as murder and adultery. In dem darauffolgenden Vers heißt es, dass das so schlimm ist wie das Ermorden oder der Ehebruch. And let's close with verse 12. Und mit dem Vers 12 wollen wir abschließen. And so speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty. Also redet und also tut, als die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. I've read a lot of comments on the law of liberty. Nun, ich habe über dieses Gesetz der Freiheit viele Kommentare gelesen. Do you know what I think it means? Und wisst ihr, was ich glaube, dass es bedeutet? You know what I think the law of liberty is? Also was ich glaube, dass das Gesetz der Freiheit ist? Matthew 7:1. Matthäus 7:1. With what measure you measure, you'll be measured. So wie ihr messt, wird euch zugemessen so werden. So here's the law of liberty. Also dieses Gesetz der Freiheit. You have the freedom. Du hast die Freiheit. To decide how you want God to judge you. Nämlich zu entscheiden, wie Gott dich richten wird. You have the freedom. Du hast diese Freiheit. You decide. Du entscheidest. You want God to be incredibly merciful toward you? Du möchtest, dass Gott dir gegenüber unglaublich barmherzig ist? Show mercy toward your brother. Dann zeig auch diese Barmherzigkeit. You want God to be generous toward you? Du möchtest, dass Gott dir großzügig gegenüber ist? Be generous toward your brother. Dann sei auch großzügig bei deinen Geschwistern. I want to finish the cellar. Ich möchte den Keller da abschließen, zu Ende We need bringen. Money in the cellar. Wir brauchen Geld im Keller. Every time I see one of those people at the Billa, I'm buying them bigger and bigger grocery bags. Also jedes Mal, wenn ich einen da beim Billa sehe, dann kaufe ich ihnen immer mehr. Also diese Leute, die dort and stehen, vor dem Eingang, I am being generous. Dann kaufe ich ihnen generous. Immer mehr. Also ich sage zum Herrn, generous. Ich bin großzügig. See, Lord, don't forget me. I'm being generous. Ich bin großzügig, sage ich Help zu Gott. Me Vergiss with das the seller, nicht. I'm being generous. You want me to give ich möchte more, den Keller show da me. Fertig bringen. The law of liberty. Also dieses Gesetz der you Freiheit. Decide, you have the freedom to decide how you want God to judge you. Du hast diese Freiheit zu entscheiden, wie du möchtest, dass Gott dich beurteilt. You want mercy, give mercy. Also wenn du Barmherzigkeit haben willst, you dann gib grace, Barmherzigkeit. You want God to be kind, you be kind. Wenn du Gnade haben willst, dann gib Gnade. Because God is already all of this toward us. Ja, und Gott ist ja bereits all das uns gegenüber. But when we judge, we block it. Aber wenn wir richten, blockieren wir das. Amen. Time is out for today, but it's been a good morning. Zeit ist schon für heute, aber ich glaube, wir haben einen guten Morgen heute gehabt. If there's someone at the door begging today, don't judge them. Also wenn jemand da draußen steht und bei der Tür bettelt, just richtet smile, diesen Menschen nicht. Ask them what their name is. Lächelt einfach, könnt ihn fragen, wie ask er heißt. Ask him what you can pray for. Oder fragt ihn, worüber oder wofür ihr beten könnt. And maybe somebody can just find out their story. Oder vielleicht kann dann jemand die Geschichte dieses Menschen herausfinden. Und wir können vielleicht versuchen, diesen Menschen zu helfen. Also wir haben schon vielen Menschen geholfen. Wir haben auch Wohnungen gefunden für andere Menschen. We have found jobs. We're supporting. My wife and I support people. Wir haben Menschen Arbeit verschafft. Wir unterstützen Leute. Meine Frau und ich unterstützen auch andere Leute. If you want to get involved in that, see this info center after. Also wenn ihr euch da einbringen wollt, dann meldet euch dort beim Informationszentrum. Okay, let's close. Nun, schließen wir. Maybe you're here this morning, you've never received the love of God into your life. Vielleicht bist du heute hier und hast aber noch niemals die Liebe Gottes in deinem Leben gespürt. Maybe you're visiting. Vielleicht bist du auf Besuch hier. First, second, third time. Vielleicht das erste, zweite oder dritte Mal. You don't have a personal relationship with God. Aber du hast keine persönliche Beziehung mit you Gott. Never hear his voice. Du hörst seine Stimme you nie. Never feel his impressions. Und du fühlst niemals diese Eindrücke. The touch of his love. Diese Berührung seiner Liebe. We want to give you an opportunity this morning. Ich möchte heute Morgen die Gelegenheit dazu geben, to encounter the living God. Den lebendigen Gott zu treffen. And we're going to pray together, and I want to pray for you. Und wir werden gemeinsam beten, und ich werde für dich beten. I'll pray first, and then you pray with me. Also ich bete zuerst, und dann betest du mit mir. But you got to pray. You have to speak the words, not just think them. Aber du musst diese Worte auch aussprechen, nicht nur denken. Father, we thank you this morning. Also Vater, wir danken dir heute that we live in one of the most wonderful countries in the world. Dass wir in einem der wunderbarsten Länder dieser Erde leben. The most lovely city in the world to live in. Eine der wunderbarsten Städte auf dieser Erde. We are a very, very blessed people. Wir sind da sehr, sehr gesegnete Menschen. Maybe you're here this morning. Aber vielleicht bist du heute hier. You want to pray with me now. Und du möchtest mit mir jetzt beten. Pray these words. Dann bete folgende Worte. God in heaven. Gott im Himmel. Open my eyes. Öffne mir die Augen. Can you pray that? Kannst du das beten? God in heaven. Gott im Himmel. Open my eyes. Öffne mir die Augen. Show me your love. Zeig mir deine Liebe. In my heart. In meinem Herzen. Show me your love. Zeig mir deine in Liebe. In my heart. In meinem Herzen. Through your Son Jesus. Durch deinen Sohn Jesus. Say those words through your Son Jesus. Sprich diese Worte aus. Durch deinen Sohn Jesus. Who died for me on a cross. Er ist für mich gestorben am Kreuz. I don't understand a lot. Ich verstehe nicht viel dabei. Help me understand. Aber hilf mir, dass ich verstehe. Come into my life. Komm in mein Leben. Please. Bitte. I ask you. Ich bitte dich darum. In Jesus' name. In Jesu Namen. Say that name in Jesus' name. Sag diesen Namen. Sprich ihn aus. And the whole church said in Jesus' name. Die ganze Gemeinde sagt in Jesu Namen. Amen. Amen. God bless you. Also Gott segne euch. Okay.